Das gleiche Spiel wie bei der ersten Runde am Mittwoch. 170 Parlamentarier stimmten für Rajoy, 180 gegen ihn. Die Ja-Stimmen kamen von Rajoys konservativer Volkspartei, die liberalen Ciudadanos und einer Regionalpartei der Kanarischen Inseln. Nein sagten die Sozialisten und die Linkspartei Podemos. Vor der Abstimmung warb Rajoy noch einmal für eine Minderheitsregierung unter seiner Führung. Spanien brauche jetzt schnell wieder eine Regierung. Der derzeitige politische Stillstand koste viel Geld. Die Rechnung müssten später alle zahlen. Sozialistenchef Sanchez nannte Rajoy in der Debatte den schlimmsten Ministerpräsidenten der Demokratie. Er habe das Vertrauen der Spanier verletzt. Nun haben die spanischen Parteien bis Ende Oktober Zeit, noch einmal über mögliche Regierungskonstellationen zu beraten. Die meisten Beobachter gehen aber davon aus, dass diese Versuche scheitern. Dann steht Spanien vor einer weiteren Neuwahl. Nach den gesetzlichen Fristen würde der Termin auf den ersten Weihnachtstag fallen. Doch inzwischen sind sich Sozialisten und Konservative immerhin darin einig, das Wahlrecht zu ändern, damit eine Neuwahl ein paar Tage vor dem Weihnachtsfest stattfinden könnte.